Das nördliche Vorbereitungskomitee für die gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten von Nord, Süd und Ausland für den Frieden und die selbstständige Wiedervereinigung der Koreanschreibinsel veröffentlichte am 3. September eine Mitteilung. In der Mitteilung hieß es: In der Zeit, wo die USA und die südkoreanische Regierung die Umtriebe zur Auseinandersetzung mit der DVRK ganz hartnäckig verüben, verurteilen alle Landsleute im In- und Ausland mit dem Willen dazu, mit dem Geist, durch unsere Nation selbst im festen Zusammenschluss einen neuen breiten Weg zur Wiedervereinigung des Vaterlandes zu bahnen, das Störmanöver der südkoreanischen Behörden gegen den großen gesamtnationalen Einheitskongress aufs Schärfste. Die Organisationen der Auslandskoreaner, darunter die Nationale Vereinigung der USA-Koreaner, das Netzwerk der Koreaner in Deutschland, das Europabüro der Auslandsdirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und der Verein der Koreaner in Kanada veröffentlichten die Erklärung und Appell unter verschiedenen Themen wie Nieder mit der vereinigungsfeindlichen Landesverräterin Park Geun-hye, die die gemeinsame Konferenz zum Scheitern bringen will, und durch die erfolgreiche Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz für Souveränität, Frieden und Vereinigung das Leben und die Sicherheit der Nation auf ewig verteidigen. Darin kritisierten sie die bösen Anti-Vereinigungsumtriebe der südkoreanischen Regierung und riefen dazu auf, mit allen Kräften der ganzen Nation die gemeinsame Konferenz um jeden Preis zustande zu bringen. Auch den Massenmedien der Auslandskoreaner wie Minjok Tongsin und die im Ausland lebenden Koreaner verurteilten scharf die Umtriebe von Park Geun-hye zur Ablehnung der gemeinsamen Konferenz, die die Separatwahl und die Separatregierung von Lee Sung-man übertreffen, und forderte die Park Geun-hye-Regierung mit Nachdruck dazu auf, die gemeinsame Konferenz nicht abzulehnen und stattdessen durch Nord-Süd-Dialog den Frieden zu erhalten. Die Vorbereitungskomitees der Koreaner in Japan, China und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten bringen die Machenschaften der südkoreanischen Regierung zur Verhinderung des großen gesamtnationalen Einheitskongresses ans Licht und entfalten energische Tätigkeiten dazu, unter den Auslandskoreanern eine starke Atmosphäre der Unterstützung der gemeinsamen Konferenz herrschen zu lassen. Die Koreaner Organisationen in Japan, wie die Gesellschaft der Japan-Koreaner für die friedliche Vereinigung, der Ständige Rat des Verbandes koreanischer Gewerbetreibender in Japan, das Zentralpräsidium des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, das Zentralpräsidium des Demokratischen Bundes der koreanischen Frauen in Japan und das Zentralpräsidium des Verbandes der koreanischen Literatur- und Kunstschaffenden in Japan sowie die einzelnen Persönlichkeiten begrüßen in ihren Erklärungen und Stellungnahmen es ganz aktiv, dass Mitte August in der chinesischen Stadt Shenyang die Expertensitzung von Nord, Süd und Ausland für die Veranstaltung des großen gesamtnationalen Einheitskongresses erfolgreich stattfand und eine gemeinsame Mitteilung, die den sehnlichen Wunsch der Nation nach dem Zustandekommen der gemeinsamen Konferenz widerspiegelt, veröffentlicht wurde. Doch die südkoreanische Regierung bezeichnete den Vorschlag zur Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz als eine getarnte Friedensoffensive und unterdrückt die Mitglieder der südlichen Delegation, die an der Expertensitzung teilnahmen. Das ist eine unverzeihliche Anti-Vereinigungshandlung, die von der Absicht dazu ausgeht, auf die Organisationen verschiedener Kreise und Schichten und die Persönlichkeiten Südkoreas Druck auszuüben, damit sie auf den Vorschlag des Nordens zur Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz nicht positiv reagieren und dadurch den großen Einheitskongress bis zum letzten zu verhindern. Auch die Organisationen der China-Koreaner, darunter der Generalverband der China-Koreaner und der Verband der koreanischen Jugend in China, gaben Erklärungen und Stellungnahmen ab. Darin kritisierten sie es hart, dass die gemeinsame Konferenz, die eigentlich anlässlich des bedeutsamen 71. Jahrestages der Befreiung Koreas stattfinden sollte, durch das böse Störmanöver der südkoreanischen Behörden nicht zustande kommen konnte und äußerten den festen Entschluss dazu, mit dem patriotischen Elan und der vereinten Kraft die Umtriebe der Antivereinigungskräfte zu vereiteln und die gemeinsame Konferenz unbedingt abzuhalten. Die südkoreanische Regierung lehnt den Vorschlag der DVRK für Frieden und Vereinigung der koreanischen Halbinsel hartnäckig ab, befasst sich in Verschwörung mit den äußeren Kräften, mit den Kriegsübungen gegen den Norden und den Umtrieben zur Auseinandersetzung mit den Landsleuten und legt großes Hindernis für die gemeinsame Konferenz. Aber das Streben und der Wille der Landsleute zu Frieden und Vereinigung sind nicht zu brechen. Die südkoreanischen Behörden sollen dem Streben aller Landsleute nach der Landesvereinigung, das im In- und Ausland immer heißer wird, Gehör schenken, das Bewusstsein der Konfrontation mit der DVRK loswerden und baldigst den Vorschlag zur Veranstaltung eines großen gesamtnationalen Kongresses annehmen. Das nördliche Vorbereitungskomitee wird zusammen mit den Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten im In- und Ausland, die die Veranstaltung der gemeinsamen Konferenz unterstützen, alle Herausforderungen und Störmanöver der Antivereinigungskräfte vom In- und Ausland vereiteln und auch künftig für das Zustandebringen des großen gesamtnationalen Einheitskongresses alle Anstrengungen unternehmen.